Ja, dann fangen wir mal an. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Late Night Lacan mit Tanas Lipovac. Tanas Lipovac hat in die Politik der Psyche, in die politische Psychologie aus der Perspektive der Psychoanalyse, vor allem natürlich mit Freud und Lacan, eingeführt. Nun widmet er sich heute und in seinem neuen Buch der Kategorie des Bösen, dessen Theorie er in Bezug auf die Politik in seinem neuen Buch, eben mit dem gleichen Titel wie für die heutige Veranstaltung, eben die trügerische Verführung und die unheimliche Enthüllung des Bösen, eben entwirft. Letztes Jahr waren Sie schon mal unser Gast, also sind Sie heute zum zweiten Mal da, das ist fast schon quasi jetzt eine Tradition und wir hoffen, dass es sich fortsetzt, also nächstes Jahr können wir wieder was organisieren, wenn Sie möchten. Ich glaube, die meisten Anwesenden werden Sie kennen, trotzdem ein paar Eckdaten. Sie haben an der Freien Universität Berlin, an der Universität Oldenburg, Freiburg und in Paris 8 gelehrt und waren Professor für politische Psychologie an der Universität Pantheon in Athen. Und die zwei Veröffentlichungen zu nennen, unter ihren zahlreichen, eben die Politik der Psyche und eben der Fortschritt in die Geistigkeit und der Tod Gottes. Ich glaube, ich übergebe Ihnen einfach das Wort. Ich bin schon sehr gespannt und wünsche uns jetzt einen schönen Abend. Ja, danke schön. Also, es freut mich sehr, dass es hier ein zahlreiches Publikum gibt. Und ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen. Im Prinzip ist es, ich habe natürlich nicht viel Zeit, mir steht nicht viel Zeit zur Verfügung. Und es ist auch nur so gedacht, das ist ein einleitender Vortrag zu einem Buch, das noch nicht da ist. Das heißt, das Buch ist da, der Text ist fertig, liegt vor und den habe ich schon an drei Verlagen geschickt. Und jetzt muss ich ewig warten, bis die Leute Bescheid geben, bis die Verlage Bescheid geben, wann das Buch erscheinen wird. Ich meine, das ist eine Art Einführung zu den Grundgedanken des Buchs, aber eine selbstverständlich, das Thema ist gewaltig und ich habe gar keine Illusion gehabt, dass ich das Thema erschöpfend behandelt habe und es ist auch gar nicht erschöpfend zu behandeln. Aber wissenschaftlich ist man dann abgesichert, wenn man ausdrücklich betont und auch zeigt in seinem Werk, dass man wo die Grenzen sind. Das heißt, ich habe das eingegrenzt, das Thema, und deswegen kann mir niemand vorwerfen, ich hätte das und das nicht berücksichtigt und so weiter, was ich bewusst ausgeschlossen habe. Also grundsätzlich ist es so, dass ich habe auf Deutsch liegen vier oder fünf Bücher vor. Vier. Ich bin gerade überfragt, ob es vier sind. Das wird das fünfte Jahr jetzt. So. Das letzte, also mein Grundthema war immer Psychoanalyse und Politik. Das ist ein klassisches Thema, das habe ich geerbt aus meiner Studentenzeit, 68. Die habe ich alle in Berlin verbracht, habe die ganze Studentenbewegung in Berlin mitgemacht. Diese Bewegung endet in dem Jahre 69, ne? Das, die meisten Leute wissen das nicht mehr. Danach kamen die schwarzen Jahre des Terrorismus sozusagen in Deutschland und in Italien und später auch in Griechenland. Und jedenfalls die gute Zeit, die echte Bewegung war in den 60er Jahren. Und da war ich anschließend, damals war ich nur in Berlin, aber in den 70er Jahren habe ich Lacan entdeckt und war ich dann länger in Paris, weil ich wollte aus erster Hand Lacan kennenlernen. Und bis heute ist Lacan in Deutschland und Österreich nicht richtig rezipiert worden. Das ist nur eine Sache von Insidern und eine kleine Gruppe, nur die sich an ihn interessiert. Darüber muss man nach Ursachen suchen, historisch, soziologisch und psychologisch, warum Lacan bis heute keinen Fuß gefasst hat, richtig im deutschsprachigen Raum. Gut. Jedenfalls, mein letztes Buch, bisher letztes Buch, hat diesen sonderbaren Titel, die Geistigkeit, der Fortschritt in der Geistigkeit und der Tod Gottes, beides in Anführungszeichen. Und beides bezieht sich, der erste Ausdruck bezieht sich auf Freud. Das ist ein zentraler Gedanke von Freud in seinem letzten Werk, Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Und das Zweite, der Tod Gottes hat nichts mit Nietzsche zu tun. Also wie gesagt, ist absichtlich, lasse ich Nietzsche auch in dem letzten Buch, das kommende Buch, habe ich bewusst Nietzsche ausgespart, weil ich eben genau mich auf andere Leute konzentrieren möchte. Ich weiß nicht, was ich in der Folge noch machen werde. Es gibt so viele Themen zu behandeln. Ich weiß nicht, ob ich noch auf Nietzsche zu sprechen komme. Jedenfalls, aber der Tod Gottes ist ein Thema, das Lacan in seinem Seminar über die Ethik sehr, sehr intensiv beschäftigt und hat sehr, sehr wichtige Sachen da geäußert. Also grundsätzlich ist es so, dass ich bin kein Analytiker, viele Leute fragen mich immer wieder, warum ich Analytiker geworden bin. Die Antwort war, dass ich immer sozusagen ein philosophisch-wissenschaftliches Interesse in der Psychoanalyse gehabt habe, und zwar in dem Sinne, in dem auch Lacan und Freud immer betont haben, dass die Psychoanalyse nicht allein eine Psychologie ist und nicht allein eine Klinik ist, sondern ihre beide Ambition war, eine Analyse der Kultur zu liefern, wie man das auch immer versteht. Und das habe ich sehr ernst genommen. Ich bin nicht der Erste, der das so aufgenommen hat. In den 20er Jahren war die hohe Zeit des sogenannten Freudomarxismus in Deutschland, in Österreich und in Ungarn. Das waren die drei Hauptländer, wo das zentrales Thema war. Und dann ist es wieder untergegangen, und dann mit der Frankfurter Schule in Deutschland, gerade während der Studentenzeit, gab es eine Wiederauferstehung dieses Themas. Aber es misslingt immer, solange man sozusagen die Körbe sehr hoch hängt. Das heißt eben, dass es gibt keine einheitliche Theorie, die sozusagen politische Theorie und Psychoanalyse verbinden kann. Ich, von vornherein, war ich darauf vorbereitet, und das verdanke ich Lacan. Lacan dann, das zweite goldene Zeitalter der Psychoanalyse war in den 60er, 70er Jahren in Paris, dank Lacan. Und dann hat Lacan den Franzosen dann die Psychoanalyse erst richtig beigebracht. Und da war wieder so eine Tendenz, das Politische mit der Psychoanalyse wieder zu verbinden, zu erklären. Davon bin ich auch sehr stark beeinflusst, und die haben natürlich nicht die Illusion gehabt, eine einheitliche Theorie aufzustellen. So, das ist meine Perspektive. Aber dann, selbstständig, habe ich entdeckt, dass ich habe mich intensiv jahrelang mit Politik und Psychoanalyse beschäftigt, mit der Frage der Ethik. Das heißt, die Ethik im philosophischen Sinne. Ich habe immer die Frage aufgeworfen, inwiefern die Politik überhaupt mit der Ethik vereinbar ist. Es gibt Leute, die behaupten, entweder Ethik oder Politik. Das lehne ich total ab, diese Einstellung. Freud selber und Lacan, die haben dezidiert eine Ethik der Psychoanalyse verlangt. Und die haben sie auch in ihrem Werk, kann man eindeutig finden und formulieren. Also erstens wollte ich sehen, was bedeutet Ethik in der Psychoanalyse, und zweitens, was dann mit der Politik zu tun hat und ob die Psychoanalyse dem politischen Diskurs helfen kann, bestimmte Fragen und bestimmte Probleme auf eine adäquatere Art und Weise zu verstehen und zu behandeln. Es war auf keinen Fall war für mich die Frage, etwa politische Phänomene auf Psychoanalyse zurückzuführen oder umgekehrt. Es gibt auch umgekehrte Richtung, psychoanalytische Fragen und Probleme auf soziologische Fragestellungen zurückzuführen. Das lehne ich strikt ab. Das ist wissenschaftlich auch falsch. Natürlich, das hat dann erst, nachdem man wiederholt versucht hat, alles in einen Topf zu werfen und so weiter, hat man gesehen, das geht nicht, und Gott sei Dank hat man jetzt, also die Formel, auf die ich bestehe, ist, man muss Vermittlungen, Brücken bauen und gleichzeitig methodologisch sehr vorsichtig vorgehen, um nicht miteinander die Bereiche zu verwechseln. Nicht? Das ist leichter gesagt als getan, und ich habe das aber ein ganzes Leben lang versucht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig geschafft habe, aber meine Freunde und Kollegen, die mich lesen, die sind dazu da, um mir zu sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Aber selbstverständlich, selbst wenn man die besten Intentionen hat, kann man auch immer daneben treten. Aber ich bin sehr vorsichtig, also lieber ich versuche zum Beispiel nicht hohe Ambitionen zu stellen mit meiner Arbeit, indem ich dann verkünde, dass ich die Lösung von uralten Fragen gefunden habe oder die Zukunft prophezeie oder sowas alles. Nicht? Also Prophet bin ich nicht und also erlösen will ich auch niemanden. So. Aber Fragen, aber durchaus solche philosophische Fragen wie Gerechtigkeit, Freiheit oder zuletzt in den letzten 10 Jahren habe ich mich immer mehr intensiv mit Theologie auch beschäftigt. Und zwar mit katholischer und protestantisch-lutherischer Theologie, weil das werde ich nachher erzählen, warum. Also das ist, was mich eher interessiert. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Jedenfalls ist es so, dass ich dann mit den Jahren habe ich immer eine Frage mitgeschleppt, nämlich die Frage nach der Genealogie der Psychoanalyse. Genealogie im Sinne von Nietzsche. Das heißt eine Art Disziplin, wo man versucht, also ich habe eher das Paradigma von Freud, das archäologische und geologische Modell, wo man sozusagen man steht, wo man ist, auf der Stufe der Entwicklung oder der Geschichte und unter seinen Füßen sind verschiedene Schichten aufgeschichtet im Laufe der Jahrhunderte. Und die auszugraben, das war auch bei Freud so diese Metapher, das Unbewusste kann man ausgraben sozusagen, also das Unbewusste als die Fundamente der Psyche. In dem Sinne, die Genealogie der Psychoanalyse wäre zu suchen, wo in der Kulturgeschichte heißt zum Beispiel auch, also Kulturgeschichte ist ein riesengroßer Begriff, aber speziell, wenn man ihn einhängt, für mich war in erster Linie Philosophiegeschichte und Religionsgeschichte, beziehungsweise Theologie. Man kann natürlich auch die Kunst nehmen, die Künste nehmen und auch die ganzen Mentalitäten der Völker und so weiter. Das ist alles, das machen die Ethnologen und so. Und dann die Frage war, kann man ähnliche Fragestellungen, die Psychoanalyse stellt eben, für Lacan ist der Begriff des Begehrens zentral, des Begehrens und dann haben wir selbstverständlich des Unbewussten und ein paar andere Begriffe auch. Und dann in der klinischen Erfahrung und in der Therapie stellt sich dann die Frage, wie geht man mit seinem Begehren um? Und dann sofort, dann kommen philosophische Fragen, das Begehren ist nicht für sich selbst da, sondern ist immer gerichtet auf ein Objekt oder auf den anderen, schlechthin. Und dann automatisch hat man schon ein Mini-Modell, eine Art dialogisches Modell, weil dialogisch im breitesten Sinne des Wortes, wo dann von Anfang an der Mensch, wie Freud sagt, ist ein soziales Wesen. Aber bitte, sozial nicht im Sinne der Soziologie, weil da ist eine große Verwechslung. Die Soziologie hat ihren eigenen Begriff, ihre eigene Tradition, was ist Sozialität, was ist zwei Menschverhältnis oder 1000 Menschverhältnis und so weiter. Die Psychoanalyse fängt von vorne an mit ihrem eigenen Instrumentarium, mit ihrem eigenen Material. Und in diesem Sinne dann, weil der Begriff des Begehrens, wie gesagt, zentral ist, es gibt natürlich andere wichtige Begriffe, wie zum Beispiel der Identifizierung. Ich sage bewusst der Identifizierung und nicht der Identität, weil Identität ist nur ein Produkt von permanent laufenden Prozessen von Identifizierungen. Der Zeitfaktor ist sehr wichtig dabei. In diesem, oder dann gibt es noch bei Freud den Begriff des Triebes und andere Geschichten auch. Jedenfalls, ich habe mich festgemacht an dem Begriff des Begehrens und dann wollte ich dann sehen, was gibt es in der Philosophiegeschichte und in der Religionsgeschichte Begriffe, die solche menschliche Erfahrungen auf ähnliche Weise, aber nicht identische, versuchen sie auf den Begriff zu bringen, sozusagen. Und da bin ich gestoßen auf zentralen Begriff, den Begriff des Willens bzw. des Wollens. Das Wollen ist die Infinitiva, das sind besser, weil die Zeitkomponente da ist und das ist durchaus das Prozessuelle und so weiter. Also das Wollen. Und das Wollen als ein Begriff, da habe ich über einiges gelesen zu diesem Begriff und da war erstaunt, dass dieser Begriff Wollen eben nicht immer existiert hat. Das Wort, das Signifikant. Selbstverständlich das Wollen als menschliches Tun und menschliche Erfahrung hat es immer gegeben. Aber in der Wissenschaft, in der Philosophie, interessiert man sich speziell für den Moment, in dem man einen besonderen Begriff dafür auftaucht, dann erst bekommt eine besondere Mächtigkeit, dieser Begriff, weil von dem Moment, wo man etwas benennt, hat er automatisch Rückwirkung auf die Erfahrung, die man selber mit dem jetzt macht, die man immer schon gemacht hat, indem der Begriff erscheint, dann ist eine Schöpfung da, da kommt eine Transformation für das, was man vorhin ohne den Begriff schon erlebt hat. Das ist sehr wichtig. Und in diesem Sinne dann die ganze Erfahrung, den Begriff des Willens selbstverständlich in der abendländischen Tradition, also griechisch, römisch und dann europäisch. Und dann habe ich festgestellt, dass, wie man ja bekanntlich weiß, die europäische Kultur, wie so man sie versteht, in den letzten 2000 Jahren, nach dem Ende oder kurz vor dem Ende der klassischen Antike, römisch-griechischen Antike, ist eben nicht nur dieses römisch-griechische Erbe, sondern auch das jüdische und christliche. Das gehört dazu, das gehört zu uns. Und das ist dann die entscheidende Entdeckung. Da gibt es sehr gute Bücher darüber, Grundlagenforschung und so weiter, und auch verständlich ein breiteres, gebildetes Publikum. Nämlich der Begriff des Willens kommt zum ersten Mal in seine Besonderheit im Neuen Testament. Im Neuen Testament, in der griechischen Fassung, bekanntlich Texte sind alle im Griechischen geschrieben, kommt dann auf Griechisch der Begriff, der selbst in der griechischen Sprache bis zu dem Moment existierte, nicht dieser Begriff. Und das dafür aber für ähnliche Phänomene hat man, die alten Griechen, einen anderen Begriff verwendet. Das Entscheidende ist, dass in der griechischen und in der römischen Tradition, die Römer waren einen halben Schritt weiter als die Griechen, halben, nicht ganz. Die hatten den Begriff Voluntas. Der Begriff Voluntas ist dann eigentlich der Begriff des Willens oder des Wollens, aber dieser Begriff, er hat dann jetzt entsprechendes auf Griechisch heißt Telesis. Jedenfalls, dieser Begriff Telesis dominiert in der griechischen Sprache erst mit dem Christentum. Und das ist genau das Ende der klassischen, das heißt die Philosophen, die griechischen Philosophen, die alle Paganisten waren, also sozusagen Heiden, die sind nicht zu diesem Punkt gekommen, die haben vieles andere Wunderbare entdeckt und so weiter, aber das gerade nicht, den Begriff des Willens nicht, bei Aristoteles oder bei Platon und so. Aber die Frage ist, was gibt es jetzt stattdessen als Ersatz sozusagen? Und man hat festgestellt, dass der zentrale Begriff bei den alten Griechen und Römern war der Begriff des Wissens. Des Wissens bzw. der Erkenntnis. Und in diesem Begriff, weil das ein sehr komplexer und fundamentaler Begriff, da kommt auch die Weisheit mit dabei und so alles Mögliche, aber dann die volitiven Aspekte, ne, das was mit dem Wollen zu tun hat, die wurden alle durch die Hintertür hineingenommen in den kognitiven Prozessen im Sinne von Urteilen. Also bevor ich etwas mache, muss ich mir erstmal vorstellen, was ich machen will, und dieses dann ist ja schon eine Antizipation, und das ist eine kognitive Art, und das Tun oder das Handeln oder das Nichthandeln, jedenfalls die volitiven Aspekte, die zu etwas hinführen, die werden als selbstverständlich mit hingenommen. Und also für die Philosophen war der Hauptbegriff vor allem, ihr Problem war, der Mensch ist gespalten zwischen Leidenschaften und Vernunft. Und der weise Mann, und das ist der Philosoph, nur der Philosoph ist weise, von Berufs wegen, der hat seine Leidenschaften in Schach zu halten, zu beherrschen. Das heißt, der Nus ist der Intellektus auf Latein, Nus auf Griechisch, das ist die Vernunft dann in der europäischen Tradition, die Vernunft muss die Leidenschaften zügeln, wenn nicht unterdrücken. Und das ist das Ideal, das Modell und so weiter. Und das, und ja. Und insofern für die, das Volitive war dabei irgendwie, entweder ist der, wenn man so mit unseren Worten, dem Wollen, entweder ist das Wollen vernünftig, dann ordnet sich unter, oder ist es im Gleichklang in der Vernunft, oder aber ordnet sich nicht unter, aber dann ist es Leidenschaft. Das heißt, Sie sehen, das Wollen fällt durch zwischen Vernunft und Leidenschaft. Aber genau das ist die große Erfahrung im Judentum, weil das Wollen kommt vom Judentum her, denn der eine Gott ist ein wollender Gott und ein begehrender Gott. Das ist das Entscheidende. Und das ist das, was auch in der ganzen jüdischen Tradition des Denkens, ich denke auch an die großen jüdischen Denker des 19. und 20. Jahrhunderts, Benjamin und Rosenzweig und Buba und Levinas und Jonas und alles mehr. Ich habe viel gelesen in diese Richtung und es ist erstaunlich, dass die Juden eben eine neue Figur sozusagen zu der Weltkultur beigebracht haben, denn einen Gott, der ist dieser Gott nicht ein bloß weise Gott, der einfach da regiert, sondern einer, ein Schöpfergott, der auch will, und der will was von den Geschöpfen, den vernünftigen Geschöpfen, die Menschen, und die vernünftigen Geschöpfe jetzt, die haben nicht nur eine Vernunft, sondern gleichzeitig einen wirken Willen auch. Und das Problem ist jetzt, wie bringt man gleich lang den Willen der Geschöpfe und den Willen des Schöpfers. Und diese Problematik ist ganz neu, für die Paganisten ist das nicht das Hauptproblem sozusagen. Für die ist das Problem eher, der Mensch soll sich vergöttlichen, indem er möglichst vernünftig wird. So vernünftig, wie selbst die Götter nicht vernünftig sind. Weil bekanntlich, die Götter waren ziemlich unvernünftig und leidenschaftlich. Ne? Aber die waren total unverantwortlich, weil eben, die mussten nicht sterben. Und wer nicht sterben will, nicht sterben kann, dann ist er von vornherein unverantwortlich. Die konnten grausame Spiele mit den Menschen tun, weil sie sich langweilten. Ansonsten konnten sie miteinander spielen. Schon da ist ein Unterschied. Hegel hat darauf hingewiesen, die Römer, die hatten bleiche Götter, ohne Geschichte, ganz tot ernste und tot langweilige Figuren. Und nur die griechischen Götter waren bunt sozusagen, haben sie alle dann sofort getauft. Dann die ganzen griechischen Götter bekamen lateinische Namen und so weiter, aber die ganzen Abenteuer, die waren von der griechischen Seite. Jedenfalls die ernsten Philosophen dann zweifelten an diesen Göttern. Und da kommt genau in der Spätantike die große Frage, Paulus in Athen kommt und sagt, ich habe einen neuen, anderen Gott, einen unbekannten Gott euch zu bekennen. Und die Leute, die Philosophen da, die waren alle da und die haben ihn ausgelacht. Und da hat er dann erzählt von Jesus, den Gekreuzigten und Auferstanden, und da waren sie außer sich. Die Philosophen haben ihn mutiert. Und haben gesagt, ein Gott, der kann nicht sterben und der kann auch nicht auferstehen, und dann vor allem, der kann man nicht kreuzen, ein Gott. Gott ist eine vornehme Person, ein Patrizier ist es, eine königliche Figur, nicht so ein armer Mann. Und das ist das, der Gründungsakt des Zwiespalts der europäischen Kultur. Bis heute, ohne dass man es weiß, es geht nicht darum, dass es eine bloße Konkurrenz der Ideen gibt zwischen Aufklärung und Religion, sondern vielmehr, man hat vergessen, und das hat der deutsche Idealismus ganz klar und deutlich klar gemacht, angefangen mit Fichte, und so Fichte, Hegel, Schelling, die Triade, dass eigentlich der Grundbegriff bei denen war das Begehren und das Wollen, sozusagen. Der Subjektivismus, der Voluntarismus, des deutschen Idealismus entsteht und vergeht mit einem sehr eminenten Begriff des Wollens, egal wie noch das intellektuelle Element, die Vernunft und so weiter mit noch reinkommt und so, das ist dann die geniale Konstruktion von Hegel, der sozusagen das Begehren und das Wollen total in seine Philosophie einbaut, aber er will das so letzten Endes versöhnen und zähmen mit der Vernunft, die selber, er selber wusste ganz genau, dass die Vernunft einen griechischen Ursprung hat und das Wollen aber nicht griechischen, sondern jüdisch-christlichen. So. Das ist ein absolut faszinierendes Thema und das wollte ich ein bisschen forschen, dieses Thema. Und da der erste Mann, der das Wollen überhaupt salonfähig gemacht hat für die Philosophen, ist ein großer Theologe, auch gleichzeitig, das ist Augustinus. Im 4. Jahrhundert nach Christus ist einer der größten Philosophen der Spätantike. Nicht der einzige, aber der größte, würde ich sagen. Und dann nach ihm also gibt es keine so großen Köpfe. Und das ist auch der Vater der europäischen Theologie und Philosophie. Das besteht darauf. Leider Gottes, sage ich, da gab es schon eine Kulturspaltung. Er konnte kein Griechisch mehr lesen. Er kannte aber alle griechischen Philosophen aus lateinischen Schriften und umgekehrt. Im Osten, im Oströmischen Reich, da hatten sie auch aufgehört, Lateinisch zu sprechen oder so, noch in der Verwaltung. Und da gab es eine Kulturspaltung bis heute gilt. nämlich insgesamt, und zwar bis in die Mentalitäten hinein, die wiederum von den herrschenden Religionen immer bekanntlich geprägt werden, ob man will oder nicht. Das schleppt man immer mit, selbst wenn man nicht mehr glaubt, nämlich die Unterscheidung zwischen Ost-Christentum und West-Christentum. Und heute heißt es dann das griechische orthodoxe Christentum bzw. das russische orthodoxe ist dasselbe. Diese Spaltung, die man weiß, die gibt es immer noch in Europa, mindestens auf der Mentalitätenebene, leider so. Auf jeden Fall, es ist eine Tatsache. Wichtig ist nur, warum sage ich das jetzt, weil ich kenne das aus erster Hand mit den griechischen Freunden, die sehr gut gebildet sind und auch belesen und so. Die kennen sich bestens aus in den großen Vätern der Kirche, aber bekanntlich gibt es griechische Väter und lateinische Väter. Die kennen sich nur in die griechischen Väter, mit Ausnahme nur. Es gibt kaum jemanden, ich habe bisher einen gefunden, der Augustinus gelesen hat. Das ist schon für mich ein Armutszeugnis, weil umgekehrt die katholischen und protestantischen Theologen, die kennen bestens die griechischen Väter. Jedenfalls, das ist der Stand der Dinge jetzt. Ich sage das, weil Augustinus nie rezipiert wurde im Osten und dass auch die Dominanz des Begriffs des Willens, oder so wie er ihn definiert, wurde niemals thematisiert. So, jetzt, was ist das Spannende bei ihm? Für Menschen, die nicht Fachleute sind, also das ist schon ein bisschen gucken hier, das, was dringend zu empfehlen ist, ich sage Grundlektüre für alle Psychoanalytiker, die Bekenntnisse von Augustinus. Das ist die erste Autopsychanalyse. Also nicht die Analyse von Auto, sondern Selbstanalyse. Auto. Auto heißt ja selbst. Ne? Also die Selbst ist eine Selbstanalyse, die macht er mit Gott selbst. Ne? Also er diskutiert mit Gott und diese Bekenntnisse, das Gespräch mit Gott und dabei entfaltet er seine ganze Kindheit, seine Jugend, seine Probleme. Und was entdeckt er? Die Gespaltenheit des Willens, das heißt von Anfang an der Wille, als er erscheint zum ersten Mal im Abendland, die Griechen hatten davon noch keine Ahnung damals, die blieben noch bei dem Begriff der Erkenntnis und der Weisheit und die ganze ehrwürdige Tradition der Philosophen und so weiter. Er, obwohl er selber von der griechischen Philosophie kommt, er ist ein großer Erneuerer, ein sehr, sehr, sehr mutiger Erneuerer und er stellt fest, dass er macht die Erfahrung des gespaltenen Willens in sich selbst. Und das hat man bei mir schon Klick gemacht, hat gesagt, Moment mal, wer spricht vom gespaltenen Subjekt? Das ist immer Lacan, das gespaltene Subjekt. Warum? Weil es ein Begehren des Subjekts ist. Das heißt, Gespaltenheit des Subjekts geht einher mit dem mit der Existenz des Begehrens. Nicht? Und das ist eine ungeheure Sache, weil es ist ganz deutlich, wenn man die Bekenntnisse liest, eine Selbstanalyse ist, dann sieht man deutlich, dass er leidet unter Erinnerungen und dann neurotische Symptome, würde man sagen. Und dann, das alles könnte man sehr schön analytisch übersetzen. Es gibt schon etliche Autoren, die darüber geschrieben haben, also Analytiker und andere Leute, Philosophen. Jedenfalls, dann habe ich gesagt, das ist ein Punkt, an dem ich anknüpfen muss. Und für ihn natürlich klar, er glaubt an Gott und die Gespaltenheit, es ist ein wunderbares Zitat von ihm, er sagt, unser Herz ist immer unruhig, bis es bei dir ausruht. Ja? Also ich habe wunderbare Zitate wie bei Lacan, auch die kann man auswendig lernen. Nicht? Also, inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Das ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Und das sind wunderbare Zitate bei ihm. Und er meint, nur die göttliche Liebe hilft den Menschen, sich zurechtzufinden und diese innere Unruhe und Gespanntheit zu überwinden. Und das ist natürlich, der spricht dann vom Willen, der spricht von dem freien Willen, aber dieser freie Wille natürlich tendiert immer, das Falsche zu tun, nämlich zu sündigen. Und deswegen, ohne die Hilfe Gottes, kann er nicht rauskommen, sozusagen. Das ist also, mehr kann ich nicht dazu sagen, weil ich sonst zu nichts weiterkommen würde. Aber das alles habe ich ausführlich, also die ganzen Textstellen von Augustinus erwähnt und so, und dann die Wichtigkeit, führt einen den Begriff des Willens, dann die Freiheit des Willens, das Das ist nicht selbstverständlich, dass der Wille ein freier ist, und außerdem, es geht nicht darum, ob er frei oder unfrei ist, sondern die Frage ist viel, viel komplizierter. Es gibt eine Dialektik von Heteronomie und Autonomie. Dialektik von Heteronomie und Autonomie. Und das ist viel spannender. Und das weiß schon Marx selbst, weiß das, von Hegel zu schweigen. So, der zweite Punkt jetzt, an dem ich anknüpfe, das sind nur Flash-Spots, die ich hier mache. Ich will nicht systematisch hier vorgehen. Das könnte nur im Buch der Fall sein. Als nächster Begriff, den ich mir vorgenommen habe, der Begriff der Existenz. Der Begriff der Existenz und derjenige, der ihn sozusagen endgültig eingeführt hat und der Vater sozusagen dieses Begriffs ist, das ist Kierkegaard. Ne? Kierkegaard ab 1840, also genau innerhalb 10, 15 Jahre, hat er wunderbare, geniale Werke geschrieben. Er hat eine wunderbare romantische Sprache, ist voll ein Kind der Romantik, ein großer Schüler von Hegel und gleichzeitig der schärfste Kritiker, beides. Und in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es genau einen quasi, bisschen 5 Jahre jünger, genialen Zeitgenossen, das war der Karl Marx. Der war genau in der gleichen Zeit, wo Kierkegaard in Berlin war und schrieb, das wichtigste und spannendste Buch, um reinzugehen, dann nennt der Begriff Angst. Ich weiß nicht genau, Marx, der war in Berlin, aber ich weiß nicht, ob er in den 40er Jahren schon noch in Berlin war, 38 oder so hat er da studiert. Jedenfalls zur gleichen Zeit rechnet Marx auch mit Hegel ab. Und Hegel auch und Kierkegaard auch. Aber jeder ganz was anderes natürlich. Ganz, ganz total verschiedene Wege. Später hat verschiedene Schicksale beide gehabt. Mit vielen Anhängern und viele die Anhänger, wie meistens haben sie immer angeblich missverstanden, aber das Missverstehen ist schon an sich eine Problematik für sich. In der Psychoanalyse gibt es keine Missverstehen, aber es gibt trotzdem manche unvermeidliche Verstehen oder Missverstehen oder so. Jedenfalls Kierkegaard dann schreibt diesen Begriff Angst, den empfehle ich auch dringend Grundlektüre früher. Nach den Bekenntnissen den Begriff Angst und dann noch 4, 5 andere Schriften. Es ist unmöglich, hier diesen Begriff zu entfalten, aber wichtig ist Folgendes, man muss einige Grundkenntnisse in Theologie haben. Das heißt, Theologie, mit Theologie ein bisschen gelesen haben in dem Alten und Neuen Testament, ein paar Grundtexte, es sind nicht viele, um überhaupt die zu verstehen. Das heißt, der Kierkegaard in dem Begriff Angst thematisiert die ganze Problematik mit Adam und Eva und dem ersten Fall, Und die Folgen davon und so weiter und so fort, haben eine sehr, sehr dichte Frage, wo dann die Angst, weil als Romantiker zum ersten Mal redet auch vom Willen natürlich, der Wille ist selbstverständlich da und die Freiheit des Willens auch, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, warum der Wille immer das Falsche wählt, der Punkt bei den Menschen. Und das ist der Punkt, wo er Kritik an Hegel übt, weil Hegel versucht, dessen voll bewusst, dass es so ist, aber er hat noch eine, sagen wir ruhig, hellenistische Hoffnung auf die Macht der Vernunft. Dass irgendwie am Ende der Geschichte, nicht jetzt, bis dahin hat noch viel Zeit, am Ende der Geschichte wird irgendwie eine letzte Versöhnung zwischen Vernunft und Willen. Das heißt, der Wille wird vernünftig, die Vernunft wird Praxis, die berühmte Praxis. Die Vernunft wird praktisch und der Wille wird vernünftig. Daran hat auch Marx geglaubt. Wir wissen, dass wenn man zu sehr daran glaubt, dann hat man Totalitarismus. Ne? Okay, Marx ist nicht dafür schuldig. Auch Nietzsche ist nicht schuldig für den Nationalsozialismus. Aber einige Anhänger von beiden haben es dann so weit gebracht. Jedenfalls ist es so, dass Kierkegaard für zum ersten Mal die Wichtigkeit der Gefühle. Der Gefühle auf alle möglichen Ebenen und Sorten von Gefühlen. Und in diesem Sinne ist ein Grundgefühl die Angst. Es ist wunderbar bei Kierkegaard zu sehen, dass die Angst eine existenzielle Struktur des Menschen involviert. Das heißt, der Begriff Existenz ist nichts anderes als das, ich schon davon ausgehe, dass der Wille ohnehin gebrochen ist. Ich leide. Und ich bin unschlüssig auch, ich will das Falsche immer, das, was ich will, das erreiche ich nicht und so. Das konnte schon Augustinus, aber Kierkegaard, das Entscheidende ist, dass er viel näher zu uns natürlich, hat sich hinter sich 300 Jahre europäischen Individualismus. Das heißt, genau zwischen 1500 und 1800, die klassische Zeit des starken Ich, des starken Subjekts. Das hat dann triumphiert in Humanismus, Rationalismus und Aufklärung. Und um 1800 ist ein großer Bruch. Das hat damit zu tun, dass die Französische Revolution war der Gipfel der Vernunft, des Triumphs der Vernunft. Der hat ja mit totalitären Phänomenen dann Ende gefunden, die Revolution. Und dann die ganz die junge Generation, die waren alle, also Hegel und Schelling, die waren 25 bis 30, das Jahr 1800. Und Kierkegaard war die zweite Generation, der war schon nicht geboren. Jedenfalls da fangen sie an, die Triebe, die dunklen Triebe und die Gefühle und so weiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist der Triumph der Romantik, die dann zum Teil konterrevolutionär war, aber zum Teil auch revolutionär. Die Romantik war gespalten, immer politisch, sowohl reaktionär und konterrevolutionär als auch revolutionär. Und Kierkegaard mit diesem Begriff der Angst und zeigt, wie die Angst uns sozusagen überwältigt. Daran denkt man sofort an das berühmte Essay von Freud über Hemmungssymptom Angst, wo er sagt, die Grundlage der Neurosen, der Symptome und so weiter ist die Angst. Die Angst ist das Ursprüngliche. Und weil man Angst hat, deswegen kommt man immer zu Symptombildung und so weiter. Man verdrängt diese Angst und die Angst bleibt im Hintergrund, im Unbewussten und dann füttert auch das Übere, das uns dann noch mehr bedrängt und so weiter. Jedenfalls bei Kierkegaard ist aber die Angst das Grundphänomen, wo man dann den falschen Schritt macht und eher, weil er ja ein gläubiger Christ, ein Lutheraner, nicht? Heute übrigens alle katholischen Belohnungen alle jüngere Generationen haben alle Kierkegaard gelesen, der betont, dass natürlich man kann nur mit Hilfe Gottes rauskommen, das ist klar, aber erstmal Gott nimmt es hin, dass der Mensch fehlt, deswegen aber verurteilt ihn nicht, sondern er gibt ihm hinterher die Hilfe, er holt ihn selber raus sozusagen. Der Mensch fehlt, aber weil er frei ist. Und warum muss der Wille frei sein, sagt Augustinus? Ja, weil Gott einen ebenbürtigen, verantwortlichen Partner haben will. Weil ohne Freiheit des Willens kann man auch keine Verantwortung haben. Das ist die Antwort von Augustinus, die akzeptiert auch Kierkegaard. Ne? Jedenfalls, das kommt dann sehr nahe an der Lacan hat ein berühmtes Seminar, ganzes Jahr, das Jahr 62, und das ist das Seminar über die Angst. Das ist leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, es ist ein wunderbares Seminar. Der liest nochmal die Texte von Freud und dann noch rekurriert explizit auf Kierkegaard. Darüber habe ich ein ganzes Seminar gemacht, als ich in der Uni tätig war. Jetzt bin ich pensioniert. Also das ist dann der Begriff der Angst, den man absolut dann wichtig halten muss, wenn man dann näher in die psychoanalytische Problematik kommt. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen existenzieller Angst und neurotischer Angst. Diese Unterscheidung, die wird nicht so ganz klar bei Freud. Die ist bei ihm nicht vorhanden, bei Lacan ist aber eindeutig. Das heißt, dass das Grundgefühl, auf das alle anderen Gefühle reduziert werden, ne, ist die Angst. Und dieses Grundgefühl ist das, was auch dann später Heidegger im 20. Jahrhundert und die ganzen Existenzialisten-Strömungen, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty und so weiter, die haben dann inspiriert, also gerade dieser Begriff der Angst, existenzielle Angst. Das heißt, existenzielle Angst ist etwas, was der Kierkegaard sagt, Angst bildet. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, das ist gegen den klassischen Bildungsbegriff, der dann intellektuell kognitiv orientiert ist. Er sagt, bildet, indem man sozusagen die Angst bildet das Subjekt, weil das Subjekt wird herausgefordert, diese Angst fertig zu werden. Wie kann man damit fertig werden? Für Kierkegaard gibt es eins, wenn man Christ ist, indem man an Gott glaubt, richtig glaubt, aber nicht sozusagen mit Mittelsmännern wie die Heiligen und so weiter, sondern richtig selbst von Angesicht zu Angesicht Gott selbst sich öffnet und so. Das ist dann eine Möglichkeit, sozusagen diese Angst zu überwinden. Und zwar, die Liebe ist das Medikament, das einzige Medikament gegen die Angst, die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Das ist die Antwort, die er als Christ gibt. Und dann aber auch in Fortsetzung des Gedankens, bei ihm ist es nicht so klar, aber dann bei späteren Autoren, die Tätigkeit, die schöpferische Tätigkeit. Die schöpferische Tätigkeit und die soziale Tätigkeit, also im Sinne der Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das ist die einzige Möglichkeit, diese, mit dieser Angst wegzuwerden. Warum? Weil Angst hat man immer vor Risiken im Leben. Und ein spannendes Leben, sage ich jetzt in Anführungszeichen, kann niemals eins ohne irgendwelche Risiken einzugehen, weil die Zukunft ist immer offen. Die Zukunft ist immer offen, man kann noch so viel wissen, noch so viel vorbereitet sein, noch so viel sich versichern bei 1000 Versicherungsgesellschaften, es gibt immer ein Risiko. Denn dort gibt es umsonst, wie Freud sagt. Denn dort gibt es immer umsonst, aber bis zum Tod gibt es jede mögliche Risiken. Und diese Risiken, wegen dieser Risiken ist man ängstlich und wenn man es verschafft, dann schafft man immer, weil man irgendwelche Gefahren und Risiken überwunden hat. Wenn man das verabsolutiert, natürlich, wenn man boshaft ist, dann kann man bis zum Existenzialisten von Rechtsradikalen und Linksradikalen landen, aber das tut man nicht. Ne? Wir meiden das, wir sind vernünftig genug, um das nicht zu tun. Aber ich sage, eine Degradierung des Denkens von Kierkegaard ist bei allen rechts- und linksradikalen Terroristen. Die sind alle Existenzialisten in einem ganz extremen nihilistischen Sinne, der niemals bei Kierkegaard drin war. So, das muss man auch wissen. Ja, und das dann aber, die meisten Menschen, wir haben Ängste im Sinne, dass wir furchtsam sind. Das heißt, wir haben, Angst hat kein konkretes Objekt. Die Furcht ist Angst angewandt auf ein konkretes Objekt. Aber weil wir furchtsam sind, wir kriegen irgendein Antidot gegen dieses Objekt, das uns Furcht einflößt. Das heißt, alle kleinen Fetische und Symptome des Alltags, und wer hat sie nicht? Niemand ist ohne sie. Das heißt, wir leben, machen uns Leben einigermaßen erträglich, um einen Preis natürlich. Um einen Preis, dass wir nicht mutig genug waren, im entscheidenden Moment die entscheidende Entscheidung zu treffen, sage ich jetzt so. Die haben wir verpasst und deswegen hinterher bereuen wir das unser ganzes Leben. Also das bezieht sich auf verlorene Gelegenheit in erotischer Hinsicht oder in politischer Hinsicht oder in wissenschaftlicher Hinsicht oder sonstiger Hinsicht. Verlorene Gelegenheiten. Jedenfalls, die Neurose basiert immer auf einem Misslingen, aber hätten wir mehr Mut gehabt, vielleicht hätten wir mehr verloren, aber auch mehr gewonnen, so ungefähr. So. Leute, die damit nicht fertig werden, die verfallen dem Glücksspiel. Das sind genau die Leute, die immer wieder spielen mit dieser Möglichkeit zu verlieren. Mann, ne? Das ist zentral, das ist eine Sucht, diese Sache. Jedenfalls, da könnt ihr euch vorstellen, was der Begriff Angst bedeutet. Sehr psychoanalytisch, also Kierkegaard ist für mich der, wie man auf Französisch sagt, avant la lettre. Das heißt, bevor die Psychoanalyse entstanden ist, der denkt schon zum Teil, zum großen Teil psychoanalytisch. Interessanterweise, soweit ich weiß, Freud hat niemals Kierkegaard gelesen. Genauso hat er niemals Hegel gelesen. Ist erstaunlich, aber es ist wahr. Jedenfalls hat viel mehr Schopenhauer und Nietzsche gelesen, er. Und Schelling. So. Jedenfalls, die existenzielle Angst, es gibt einen großen protestantischen Theologen, Paul Tillich, in den 20er Jahren, der war auch Sozialist, und der hat gesagt, war der einzige Theologe damals, ganz isoliert, alle waren dagegen, der sagte, Freud und die Psychoanalyse, da müssen alle Theologen eine Therapie machen, hat er gesagt. Da hat er gesagt, damit die Theologen richtig erstmal in der Seelsorge den Menschen verstehen und dazu noch Gott selber besser verstehen als üblicherweise. Ne? Das ist ein großartiger Mensch und er hat einen Text geschrieben, das ist auch zu empfehlen zur Grundlektüre, nämlich der Mut zum Sein. Der Mut zum Sein. Das ist im Jahre 25 geschrieben. Das ist ein wunderbarer Text, weil er da macht er selber diese Unterscheidung zwischen existenzieller Angst und neurotischer Angst. Die neurotische ist die schlechte Angst sozusagen, die sterile Angst. Die existenzielle Angst, die ist die da immer, die uns antreibt, die uns immer das Leben spannend macht. Wir müssen jetzt was machen, entscheiden und uns äußern, öffnen und angstfrei, nicht angstfrei. Trotz der Angst was schaffen. Trotz der Angst. Angstfrei nicht. Das wissen alle Künstler. Kein Künstler kann schöpferisch genug sein, wenn er die Angst unterdrückt hat oder so. Gut. Also so viel zum Thema Angst. Dritter Punkt, ich muss ihn beeilen, ist schon, ich komme in bekannteren Gefilden. gefiltert, nämlich Begriff Begehren in der Psychoanalyse. Es ist ganz klar, bei der Angst war das Problem, der Angst nachgeben, die Angst nachgeben. Mit der Angst muss man umgehen, nicht nachgeben. Lacan hat das definiert auch mit dem Begriff des Begehrens, hat gesagt, es gibt eine einzige Sünde, oder der Begriff des Bösen bei Lacan, wäre sein Begehren aufgeben. Und sein Begehren aufgeben, sowohl verzichten darauf, also unterdrücken, oder aber sich seinem Begehren ergeben. Aufgeben kann auch bedeuten, Sklave seiner Leidenschaften werden, Sklave seiner Perversionen werden oder so, ja? Oder seine Symptome. Also sein Begehren nicht aufgeben ist ein sehr, sehr schlauer Begriff. Das ist so ungefähr wie die Angst, nicht sich die Angst ergeben, verschwinden da drinnen und auch nicht verdrängen. So, das ist also parallel bei diesem Begriff des Begehrens. Das ist die Rückseite des Begehrens, ist die Angst sozusagen, die man da hinten ist. Gut, also Begehren jetzt und so weiter bei Freud und bei Lacan. Das ist schon ein bekanntes Thema. Ich mache einen Sprung, ich entschuldige mich dafür. Ich halte nur in der Psychoanalyse die Frage, die ich am Anfang angedeutet habe, die Frage der Ethik. Es gibt eine Ethik der Psychoanalyse. Lacan definiert seine Ethik als: Du darfst dein Begehren nicht aufgeben. In einem nächsten Schritt thematisiere den Begriff der Liebe, vor allem den Begriff der nächsten Liebe, der christlichen Liebe, weil der eigentliche Begriff der Liebe hier selbstverständlich. Es gibt auch die Liebe als eine Begleiterscheinung der Erotik. Die Erotik, die kann bekanntlich auch ohne Liebe existieren, aber bis zu einer gewissen Grenze. Wenn ohne Liebe die Erotik weitergetrieben wird, dann landet sie in die Perversion, das heißt, oder in die Neurose. Das heißt, Neurotiker und Perverse sind per Definition Menschen, die nicht lieben können. Die können durchaus ein sexuelles Leben haben, so oder so. Ne? Die Liebe ist etwas, was immer da ist, und das Verliebtsein, die Verliebtheit, das Verliebtsein, darüber schreibt Freud, die ist nicht mit der Sexualität pur zu verwechseln und auch nicht mit der Erotik. Ne? Natürlich gibt es alle möglichen Zwischenstufen, Kombinationen, und die reine Erotik natürlich auch, die romantische Liebe, die könnte bekanntlich, wenn sie so idealistisch wäre, dass sie niemals mit dem Körper zu tun hatte, das ist etwas, was bei Plato schon anfängt, aber Plato war viel, viel realistischer, war nicht so platonisch, nur ein paar dumme Schüler waren platonisch. Also er hatte in seiner Jugend einen Freund, und alle seine Dialoge sind bestimmte Jünglingen alle gewidmet. Nicht? Das sagt schon alles über Plato. Jedenfalls, aber die Idealisierung der Liebe ist klar, man lacht auch darüber, wie die Romantiker, das ist besonders schlechte romantische Dichter, schlechte Dichter, die haben nur diese idealisierte Liebe gesungen und so, aber die guten Dichter natürlich, die haben das nicht gemacht. Jedenfalls gut, die Liebe aber ist dieselbe Liebe, aber jetzt im Sinne des Christlichen ist auch, die sind kommunizierende Gefäße, die Liebe dann, die Nächstenliebe und gleichzeitig die Gottesliebe. Das geht beides einher im Christentum. Ne? Und in diesem Sinne, da stellt sich wieder die Ethik. Und da ist die Ethik, da komme ich zu sprechen extensiv über dieses Thema. Das spannende Thema in der Theologie ist das Verhältnis von Liebe und Gesetz. Das Verhältnis von Liebe und Gesetz. Gesetz meint Gerechtigkeit, das Gesetz Gottes. Die kürzeste Formel davon sind die 10 Gebote. Die gelten immer für die Christen und die Juden. Auch für die Moslems gelten sie. Und dann die 10 Gebote und dann die Dialektik von Gesetz und Liebe. Darüber hat Luther eine ganz spannende Schrift geschrieben, Gesetz und Evangelium. Wunderbare Schrift, ein sehr dialektisches Verhältnis, nämlich Apostel Paulus sagt, die Liebe ist über das Gesetz, geht über das Gesetz hinaus. Das heißt, das Gesetz allein reicht nicht. Erstens, das ist kein, das schützt uns nicht vor der Sünde. Und zweitens, das reicht nicht, um ein guter Mensch zu sein, ein Christ zu sein. Aber das Gesetz muss man trotzdem anwenden. Nur wer nicht liebt, dann versteht auch den Geist des Gesetzes nicht. Ich benutze jetzt einen Begriff, der von Montesquieu kommt, den Geist des Gesetzes. Und zwar Apostel Paulus, also der Römerbrief, muss auch die Grundlektüre der Analytiker sein. Da macht er eine fantastische Schilderung des Neurotikers. Nämlich der Sünde als der Neurotiker. Und der Neurotiker als der Sünder. Das kann man so sehen. Nämlich, dass er, wie sagt er, wenn man Sünder ist oder Neurotiker, man nimmt Anlass, dass das Gesetz sagt, du darfst nicht ehebrechen oder du darfst nicht töten, zum Beispiel. Ne? Und schon allein, dass das Gesetz das sagt, was machen alle Kinder, wenn man ihnen sagt, du darfst nicht von der Süßigkeit essen, gehen sofort hin und essen sie von der Süßigkeit. Das weiß ich aus meiner eigenen Kindheit. Jedenfalls, der Punkt ist, dass er sagt, schon allein, dass das Gesetz etwas formuliert, gibt Anlass dazu, dass ich sündige. Aber er sagt dann ganz dialektisch, soll man das Gesetz abschaffen, ist das Gesetz daran schuld. Er sagt, um Gottes Willen, sagt er, nein, das Gesetz ist heilig, das will ja Gott. Nur, wir sind nicht fähig, das zu realisieren, weil wir immer dann versuchen, das zu übertreten und ein unmittelbares Genuss zu haben, sozusagen. Und das ist die Sünde. Lacan würde sagen, die Suche nach dem totalen Genuss, nicht? Die Suche nach dem totalen Genuss und nach dem Ganzen, das wäre auch die Sünde mit der Psychoanalyse. Deswegen gibt es den Begriff des Mangels, deswegen den Begriff der symbolischen Kastration, dass man immer sozusagen auf das Ganze und das Totale verzichtet, weil das auf der Ebene des Imaginären ist. Ich nehme an, jetzt hier viele wissen, was das Imaginär ist bei Lacan. Das Imaginär ist genau die Illusion, die falsche Totalität, die falsche Schönheit sozusagen. Und leider Gottes, jede Schönheit, die kann uns zu falschen Gedanken führen. Jede Schönheit, die verführt uns und wir müssen dagegen angehen können, dass wir sie verabsolutieren, die Schönheit sozusagen. Egal was für die Schönheit, geistige, körperliche oder sonst was. Jedenfalls in diesem Sinne dann, also Paulus ist sehr wichtig mit dem Begriff der Liebe, klar zu machen, er sagt, wenn man liebt, dann bekommen alle Gesetze einen anderen Sinn, nämlich von alleine tun wir sie, ohne dass wir uns daran stößen oder gar nicht denken, da sie zu übertreten. Infolgedessen sagt, und das ist ein Wort von Jesus selber, er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen und das Gesetz zu erfüllen. Nur, was ist die Erfüllung des Gesetzes? Ist das tatsächlich niemand mehr irgendein der 10 Gebote übertritt. Ja? Aber das macht er nicht aus Zwang oder aus Kalkül, sondern weil er so alle Menschen um sich selbst liebt, dass er dann sich nicht erlaubt, sozusagen, kommt gar nicht auf den Gedanken, das zu tun. Aber um das zu tun zu können, muss man lieben. Und weil die Liebe ja Gedanken der Mensch eben endlich lieben kann, nur Gott ist unendliche Liebe, deswegen natürlich, die Liebe reicht nie aus. Man liebt nie genug. Oder wenn man liebt, dann man liebt heute und morgen liebt man nicht und so weiter und so fort. Das weiß man schon in erotischen Verhältnissen, wo dann praktisch Sexualität will das Moment der Liebe integrieren und gleichzeitig bei älteren Ehepaaren und so ist der Fall, dann es gibt ganz klar, das ist im Schicksal des Menschen, die Erotik irgendwann zwischen zwei Menschen kann nicht ewig dauern. Und dann ist die große Frage, dann geht man auseinander oder geht man fremd oder aber versucht man auf der Ebene der Freundschaft zu leben. Der Freundschaft, Aristoteles hat einen Begriff der Freundschaft und für die Christen gilt dann die christliche Freundschaft sozusagen als Menschen, die man sich gegenseitig schätzt und liebt und schützt und so weiter. Und das ist dann eine Übergang auf eine andere Ebene. Wenn Sexualität nicht mehr da ist, man kann trotzdem die besten Freunde sein, die wichtigsten Freunde, beste Freunde im Leben. Und das ist auch eine Form von Liebe in dem Sinne. Ne? Gut. Lacan ist wunderbar im Seminar 20 über die Liebe. Das ist das eine wunderschöne Seminar von ihm, wo er dann ausdrücklich auf die Liebe zu sprechen kommt, auf die christliche Liebe, aber vor allem auf die Liebe zwischen zwei erotischen Partnern. Und dann ganz klar Unterscheidung macht zwischen Liebe und Erotik und so. Im Übrigen, Transfer auf Französisch heißt, das heißt Übertragung auf Deutsch, das ist das Grundgefühl, damit überhaupt ein Verhältnis zwischen zwei Menschen zustande kommt. Also Übertragung würde ich ein bisschen übersetzen als Liebe. Lacan sagt, das ist eine Form von Liebe, richtige Liebe. Das wäre zwischen Analyser und Analytiker, aber vorsichtig, man soll sich nicht verlieben in den Analytiker, das geht nicht, dann ist ja kaputt die Analyse. Aber es ist eine Liebe, die die Distanz mit dem Drin hat. Weil die richtige Liebe, die nächste Liebe war, hat immer eine Distanz und Respekt zum anderen. Und die beste Definition, eine der besten, nicht die einzige, die nächste Liebe ist von Nietzsche. Er sagt, man muss ja nicht den Nächsten lieben, sondern den Fernsten. Und das meint auch natürlich das Testament. Wenn der Nächste ist, dann der Hässliche, der Arme, der Bettler, der Kranke, der Verlassene, der Verbrecher und so weiter, das ist der eigentliche Nächste. Also, das ist die schärfste Form des Nächsten. Aber Nietzsche hat es unverkäuflich gesagt, hat also das Christentum viel besser verstanden als viele Theologen und so. Und er sagt eben, der Fernste. Der Fernste ist gleich, also zum Beispiel, wenn ich meinen Freund liebe, das ist nicht viel. Das ist ja keine große Leistung, einen Freund zu lieben. Entweder ist er Freund, liebe ich ihn, oder ist er kein Freund. Ne? Und Freund leider ist auf dieser Ebene geblieben. Er hatte Bedenken auf die Liebe, er meinte, das ist nicht zu verwirklichen. Und kommt vielmehr auf den abgrundtiefen Hass, dem jeden Menschen steckt, und dann rekurriert auch auf Antisemitismus, Rassismus und so weiter, hat auch recht. Eine wunderbare Schrift über den, zeitgemäße Betrachtung über den Krieg, im Jahre 15 geschrieben, wunderbare Texte, zitiere ich mein Buch. Und dann kommt es also auf diese Problematik, Lacan ironisiert so ein bisschen Freud. Er sagt, ja, ich hatte Angst vor dem Begriff der nächsten Liebe, weil die nächste Liebe kostet was. Die kostet was, das ist nicht so ohne Weiteres. Aber kurz und gut, in diesem Buch dann über die Liebe, dieses Seminar, dann, das müsste man auch, okay, das gibt es auf Deutsch, das ist Gott sei Dank sehr gut. So, ich komme langsam zum Schluss, das kommt, also die Liebe war auch ein Begriff, der eindeutig zu unterscheiden ist, sowohl vom Wollen als auch von Begehren. Jetzt komme ich endlich zum Begriff des Handelns. Handeln jetzt, wie man das, nicht nur, mich interessiert auch die beiden Dimensionen, Handeln auf der Alltagsebene zwischen Personen, denen man zu tun hat, face to face heißt es auf Englisch. Und dann aber das große Handeln, eigentlich für mich das Kollektive, das politische Handeln, das ist für mich das Zentrale. Ja, und dann rekurriere ich auf Hannah Arendt, die mir sehr behilflich war für das ganze Werk, das ich sehr, sehr schätze, ich habe viel von ihr gelernt habe. Ein Büchlein, das Gott sei Dank auch erschienen ist auf Deutsch, das heißt Über das Böse. Und das ist ganz genau, da habe ich, die zitiere ich hier, wo sie sich bemüht in diesem Büchlein, das ist eine Reihe von Vorlesungen, wie ist das höchstmögliche Böse zu denken. Natürlich für sie war das schon realisiert in Auschwitz und im Holocaust. Das hat sie sehr viel thematisiert. Und da habe ich den berühmten Begriff die Banalität des Bösen im 20. Jahrhundert eingeführt. Das ist ein vielfach missverstandener Begriff, die wurde damals wütend angegriffen, insbesondere von Juden, aber nicht nur. Sie hätte angeblich banalisiert die Verbrechen der Nazis und so weiter. Und dabei, die Hannah Arendt, die war wirklich ein Beispiel wie Freud, keine Angst vor der Wahrheit. Das, was ich denke, das sage ich um jeden Preis, kostet es, was es wolle, dass ich verfolgt werde und so. Das ist wunderbar. Also Freud hat immer gesagt, er will immer die Wahrheit sagen, egal was die anderen bei ihm denken. Und die Hannah Arendt auch, ne? Hat gesagt, ich will überhaupt nichts minimieren an den Verbrechen. Im Gegenteil, wenn ich Banalität sage, mache ich das noch schlimmer. Der klassische Verbrecher ist ein Typ, etwa wie Don Giovanni oder wie ein romantischer oder ein tragischer Held, der sozusagen eine imposante Figur hat und wir finden ihn sogar sympathisch, obwohl er Verbrecher ist, weil er dann eine Persönlichkeit, eine gespaltene Persönlichkeit hat und so weiter und sagt, nichts damit. Im Dritten Reich, das waren alle die industriellen Mörder da, die bürokratischen Mörder, die hatten nicht im geringsten irgendwelche menschliche Aura oder so, die waren nur Rädchen in einem Mechanismus und das war alles, das Paradebeispiel war Sitte Eichmann, die hat ja ein berühmtes Buch über Eichmann geschrieben, im Übrigen gibt es einen ganz tollen Film über Hannah Arendt, müsst ihr sehen, ein deutscher Film, wunderbarer Film, sehr gut gemacht und da kommt sehr vieles vor da. Und der Punkt war, dass sie meinte, in unserer Gesellschaft, industrielle Gesellschaft, die so entfremdet ist, nicht nur unter dem Kapital, sondern auch unter der Technisierung, ja, wo alles technisiert und automatisiert wird, dann eben das Böse tun ist, kann sozusagen etwas, was jeder Mensch tun kann, ohne das Bewusstsein darüber zu haben. Das ist das Schreckliche. Das ist natürlich sehr nahe an Kafka auch, nicht? Oder an Beckett, je nachdem. Das sind alle große existenzialistischen Autoren, im 20. Jahrhundert sind sie alle, ob man will oder nicht, sind sie alle Existenzialisten sozusagen, selbst wenn sie nicht gelesen haben. Nämlich das Banale, das schwarze Loch, wo Kafka sagt, man geht auf die Straße und man merkt nicht, es könnte vielleicht gleich ein schwarzes Loch da entstehen, ne, wo man geht. Ganz normal alles. Ne? Man weiß ja diese Geschichten, zum Beispiel hier in Österreich, wo ein Typ, der hatte da eine Frau, wie viele Jahre da in einem Keller gefangen gehalten, und hat ihn, seine Tochter, gefangen gehalten und dann mit ihr sogar Kinder gezeugt und dann, die waren da jahrelang da drin, bis irgendwann mal das hochkam und jetzt ja, kann man einen Prozess gegen ihn gemacht und so. Sieben Kinder sogar, ja, Donnerwetter. Jedenfalls, ich will sagen, das ist das Unheimliche. Deswegen, konnte gar nicht damit darauf zu kommen, der Begriff des Unheimlichen spielt bei mir eine zentrale Rolle, wenn man das Böse richtig nicht verharmlosen will, eben dann muss man das immer mit dem Begriff des Unheimlichen verbinden. Das Unheimliche ist der berühmte Aufsatz von Freud darüber und das Wort, die Definition des Wortes hat er von Schelling. Das ist wunderbar, wenn man sich so in die Philosophiegeschichte sozusagen bewegt und schwimmt da drinnen und diskutiert mit all diesen Leuten, wenn man sieht, wie der eine von dem anderen das übernommen hat. Also das Unheimliche ist genau das. Die Hannah Arendt übrigens, die zitiert nicht Freud, Freud hat sie nie gelesen, hielt nicht viel von der Psychoanalyse, das ist ja gutes Recht. Aber die kannte sehr viel Kierkegaard. Man ertappt sie, dass sie Kierkegaard kennt. Und dann gibt es ein berühmtes, was sagt Schelling in seinem berühmten Werk auch auf die Liste, nämlich über die Freiheit des menschlichen Willens. Das berühmte kleine Schrift von Schelling, über die Freiheit des menschlichen Willens. Da kommt auch das Böse zu sprechen und so weiter. Ich habe mein Buch einen ganzen Abschnitt über Schelling. Sagt Folgendes. Unheimlich ist das, was erschienen ist, obwohl es nie hätte erscheinen dürfen. Unheimlich ist das, was sozusagen offenbar wurde, obwohl es nie hätte erscheinen dürfen. Und genau diese Definition übernimmt Freud für sich und diese Definition, unabhängig von Freud, aber Schelling hat sie bestimmt gelesen, Diana, zitiert sie in Bezug auf den Holocaust. Das ist für mich ein Erfolgserlebnis, als ich diese Texte gelesen habe. Ja, Mensch, das rundet sich ab alles. Ne? So, oder auf. Jedenfalls, das ist der Punkt, wo sie dann am Schluss, sie kommt dann am Schluss, genau eine Stunde, da sagt sie, heute ist sie pessimistisch über die heutige Zeit, die heutige Kultur, die heutige Gesellschaft. Sie sagt, die Herrschaft der Nazis, die hat sozusagen die Menschen endgültig in eine Form von Entfremdung hineingezwängt, die nicht wieder rückgängig zu machen ist. Die Hannah Arendt hat eine schwache Stelle, sie spricht nie von Kapitalismus oder Warenverhältnis und so weiter, das ist eine dunkle Stelle bei ihr, sie hätte auch darüber reden müssen. Nur so kann man das verstehen, nämlich Kapitalverhältnis plus Technologiefetisch, also Geld und Maschine sind zwei verschiedene Fetische, das muss man sagen. Geld und Maschine und möglicherweise Spektakel und so, ne, sind verschiedene Fetische, die Menschen entfremden und vor allem spricht sie davon, dass die Menschen indifferent aufeinander geworden sind. Das heißt, wir gehen auf die Straße, wir gehen in ein Kaufhaus und so weiter und niemand, wir sind wie Zombies im Grunde genommen, wir bewegen uns wie Zombies, weil niemand merkt den anderen hin und will auch nichts von ihm, es sei denn was Bestimmtes, ne? Auch überall und diese Indifferenz ist ein Hauptmerkmal mit allen Konsequenzen in unserer Gesellschaft. Es gibt viele andere Entfremdungserscheinungen, aber sie meint, dass die Menschen damals im Dritten Reich die taten so, als ob sie nichts wüssten, nichts gesehen und nichts gehört haben. Und das war eine Abwehrhaltung. Aber sie haben was geahnt, aber die wollten nicht darüber reden, weil die hatten Angst, mal darüber zu reden, weil es könnte was rauskommen, was sie nicht hören wollten. Ne? Und aus diesem ständigen Schweigen entsteht dann das Unheimliche. Das Unheimliche, das was hochkommt, das ist ein Monster, das dann hochkommt, sozusagen. Ne? Und darauf kommt Hannah Arendt zu sprechen, und die Banalität des Bösen bezieht sich auf das Unheimliche. Nur so, wenn man das sieht, dann versteht man sie richtig. Wenn man das trennt, dann kann man die Hannah Arendt nur banal verstehen, sozusagen. Nicht? Ja, ich glaube, ich mache den Schluss, sonst hat es keinen Sinn mehr zu reden. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag und die Leseliste quasi im Verweilen. Wird immer länger, ja. Ich denke, es wird Fragen geben und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, sie zu stellen. Bitte. Zu versäumten Gelegenheiten, auf die man sozusagen, Sie haben erwähnt, es gibt immer versäumte Gelegenheiten. Und da möchte ich Folgendes erzählen. Ich habe gestern das Unterrichtspraktikum, das ich begonnen habe, in der Psychologiestunde beendet und habe ein Blatt geschrieben für die Schülerinnen und Schüler. Darauf steht: Nur Mut, weil sie müssen ja noch maturieren und das weiß ich alles, nur Mut, Perfektion ist niemals möglich. Und darunter habe ich Becker zitiert, nämlich: Ever try, ever fail, no matter try again, fail again, fail better. Man kann es nur schon besser, haben sie mir gesagt. Sie werden nie das toll machen. Schön, der Mut zu sein ist das, ja. Ich habe eine Frage, aber ich fühle mich schaffen, das ist ja naiv. Augustinus. Gibt keine naive Frage. Augustinus und der Wille. Und ja. Für mich ist ja auch das, was bei Augustinus so gut rauskommt, die Trauer. Also die Trauer um den Freund. Hat sich der Wille, das Konzept, das Sie uns geschildert haben, aus der Trauer heraus entwickelt? Also haben Sie Bekenntnisse gelesen? Ja. Ja. Da bin ich jetzt überfragt, das habe ich nicht reflektiert. Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Möglicherweise, sicher kann man das auch durchaus machen. Er hat auch übrigens einen Sohn gehabt, eine Konkubine, und der ist gestorben, der Sohn, nicht? Ja. Ja. Was mich wirklich interessieren geht, welche Aussagen hat uns Lacan über das Böse letztendlich, wenn ich jetzt zusammenfasse? Das gibt es nicht. Letztendlich gibt es nicht, auch bei Freud nicht. Es gibt mehrere Stellen, wo man das notieren kann. Es gibt mehrere Stellen und da muss man zusammenstellen alles, nicht? Im Prinzip aber, ich habe Ihnen gesagt, er sagt, es gibt nur eine Sünde. Und die Sünde assoziiert man immer mit dem Bösen. Die Sünde ist das Böse. Oder die Sünde führt zu bösen Taten oder sowas. Nicht? Sein Begehren nicht aufzugeben, aber wohlgemerkt, es muss das richtige Begehren, ich sage jetzt in Anführungszeichen, das richtige Begehren nicht aufgeben. Zum Beispiel jetzt, wenn man verbrecherische Wünsche hat. Oder noch viel schlimmer, und ich habe immer, wie gesagt, ich habe immer Mitleid mit Menschen, die sozusagen so drinnen stecken in Süchten. Und jetzt eine besondere Sache ist, wo sie sozusagen Triebtäter sind, nicht? Und bekanntlich sehr schwer, Triebtäter zu therapieren oder so. Zum Beispiel Leute, die Kinder führen wollen, nicht? Und das ist eine Figur des Bösen. Der Kierkegaard spricht irgendwo vom Dämonischen. Das heißt, er sagt, es gibt zwei Sorten von Angst, eine Angst vor dem Guten und eine Angst vor dem Bösen. Die Angst vor dem Bösen, sagt er, das ist menschlich, das ist etwas, was unvermeidlich ist, aber das Schlimme, sagt er, das Schlimmste ist die Angst vor dem Guten. Das hat auch mit der Versäumnis zu tun. Das heißt, nicht lieben zu wollen, sich nicht öffnen zu wollen. Und dann kommt das Dämonische zu sprechen. Das Dämonische ist ein Katalog von Symptomen. Das ist, als ob er unsere jetzige Kultur schildert. Das heißt, vor 200 Jahren gab es genauso die gleichen Entfremdungen. Kein Wunder, war schon der Triumph des Kapitalismus und der Technik schon damals, nicht? Und des Materialismus, muss ich dazu sagen, dazu. Ne? Und das haben wir immer noch, ne? Nur neue Varianten davon. Freud selbst spricht vom Dämonischen in Bezug auf das Unheimliche und bezieht sich immer, er nimmt auch literarische Beispiele von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Das ist das berühmte Beispiel, das analysiert dann Freud als Beispiel für das Unheimliche und so. Ne? Ja. Also wie gesagt, machen Sie sich keine Sorge, es hat auch keinen Sinn, eine Definition oder einen zusammenfassenden Begriff des Bösen zu geben. Meiner Meinung gibt es nicht. Es gibt immer neue Aspekte, die man immer reflektieren muss. Es gibt immer neue. Zum Beispiel vor dem Auschwitz, vor dem Holocaust, konnte sich niemand sowas vorstellen. Ne? Also ich sage, Gott sei Dank ist Freud davor gestorben, hat er das alles nicht miterleben müssen. Nicht? Ich weiß nicht, was er denken würde, wenn er das erleben würde. Ne? Weiß ich nicht. Jedenfalls in unserem Jahrhundert steht uns was bevor. Also alle möglichen Gefahren sind möglich. Also alle möglichen Unmenschlichkeiten sind alle da. Die Möglichkeit ist immer da. Ne? Insofern, ich wollte sagen, vom Bösen zu reden, es gibt Menschen, die davon nicht gerne reden wollen. Das sind die Humanisten und die Liberalen. Das heißt, ich habe sonst nichts gegen den politischen Liberalismus, ich habe aber was gegen Liberalismus in Wirtschaft und in der Kultur. Und das ist ein falscher Begriff des Willens, nämlich des souveränen Willens, der von oben herab alles quasi ästhetisch wählt und so. Vor allem das Böse wird nur als Störung oder irgendwas Dysfunktionales angesehen. Das Böse als Dysfunktionales. Das ist eine Verhöhnung des Bösen und da scheiden sich die Geister, weil die Angelsachsen und insofern sie liberal sind, die angelsächsische Tradition, auch die philosophische, die will immer das Böse letzten Endes entspannen. Irgendwie als etwas Nebensächliches, dann gibt es den ewigen Fortschritt in der Geschichte und so weiter und so fort. Das ist die Illusion des Fortschritts, nicht? Also in ethischer Hinsicht kann man nicht sagen, dass die Menschen besser geworden sind, trotz Christentum, wie gesagt. Wohlgemerkt, der Gedanke ist da, die Absicht ist da, die Idee ist da, aber die Menschen, natürlich gab es immer wieder wahre Christen, aber nur Gott kennt sie, sagen wir so. Ne? Wie sie mich gezwungen, sie selber auszusuchen, das wäre schon sehr bedenklich. Aber nur, Augustinus selber sagt, die Kirche sagt ja, die ist Sünderin. Die Kirche, warum sie Sünderin? Weil es gibt sowohl richtige, wirkliche Christen drin und falsche Christen drin. Deswegen sagt er, das ist eine Ecclesia permixta, das heißt eine gemischte. Aber die wahren Christen sind sie in der Ecclesia invisibilis, in der unsichtbaren Kirche. Aber wer dazu gehört, das weiß nur Gott. Das ist wunderbar, sehr klug, hohe Intelligenz. Damit ist alle Fragen beantwortet. Wir dürfen nicht fragen, wer ist der Richtige, wer ist nicht der Richtige. Ja. Bitte, da vorne. Also, Sophia und dann... Jetzt Sie wollen, warten Sie erstmal, bis die andere fragen, dann kommen Sie wieder dran. Ja. Also, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich diese kleine Hinweis auf das Imaginäre, ja, richtig verstanden habe. Ja. Und zwar, da fehlt der Satz Imaginäres als falsche Schönheit. Ja, zum Beispiel. Und als Beispiel, ja. Allerdings, ich persönlich... Als falsche Totalität, als falsche Totalität, immer als falsche Totalität. Als falsche Totalität. Die Schönheit, die ist auch oft verbunden mit Totalität. Ja. Allerdings, ich persönlich verstehe das Imaginäre als eine notwendige Implikation in diese ganze Verstehen sozusagen. Ja, ist auch. Symbolische, ja. Aber Schließ nicht aus. Wir laufen immer das Risiko. Also es ist ja immer dabei, sozusagen. Ja, immer dabei. So gesehen wollte ich eben im Zusammenhang das Begehren und die Liebe, ja, in einer, ja, Verbindung. Ja, ne, wir dürfen das nicht forcieren. Man muss ein bisschen locker halten, das Verhältnis. Nicht? Also begrifflich ist es so, dass beide nicht identisch sind. Darauf kommt es mir an. Das heißt, es geht ineinander über. Es kann parallel existieren, aber es ist nicht das Gleiche. In der Liebe ist grundsätzlich eine Sublimierung da. Der zentrale Aspekt ist die Sublimierung. Und die Sublimierung, weiß man, was das ist. Das ist eine... Es ist sozusagen, die symbolische Kastration wird weitergetrieben, sozusagen, in gewissem Sinne. Aber Menschen, nehmen wir Beispiele von berühmten Künstlern und so, die können selber total, sozusagen, ihre Sexualität total chaotisch oder anomisch oder pervers sein und gleichzeitig geniale, sublimierte Werke produzieren. Ich wollte einen anderen Aspekt ansprechen, und zwar zusammen mit der Liebe, das Leben des Fernsten. Ja, also nach Nietzsche, ja, diese ja, ja, die nächste Leben. Das ist eben eigentlich christlich auch gedacht. Wollte ich einfach mit Lacan jetzt eigentlich in Verbindung. Also ich habe mir ein einziges Zitat gemerkt aus diesem Seminar. Liebe ist das zu geben, was man nicht hat. Das kann, Sie sind mir voran, ja, sind mir entgegengekommen. Ja, das wollte ich gerade sagen jetzt. Wunderbar, wir haben gleich beide die gleichen Bücher gelesen. Aber stimmt. Im Grunde ist das jetzt für mich einfach nicht unbedingt es, Verpflichtung. Ja, eben, das sind irgendwie zwei unterschiedliche Positionen für mich. Denn das Verhältnis zum Nächsten ist das zu geben, was man nicht hat, nämlich sich selbst. Ja, wenn das alles so verstanden ist. So ist es. Okay. Nein, Lacan hat das selber gesagt. Das verstanden finden, die dann begehren auch. Also, und das Imaginum, ja, passen Sie mal, ja, das Begehren verschwindet dann nicht. Bloß bekommt eine sublimierte Form. Man kann sagen, dass, ja, die Liebe, dass die Liebe ist ein vollständig sublimiertes Begehren. So kann man das sagen. Vollständig sublimiert. Es gibt Sublimierungsstufen sozusagen. Ne? Mhm. Man sublimiert immer ein bisschen. So, schon allein die erste Sublimierung, dass niemand weiß es, wir tun alles, das ist schon, dass wir sprechen, sublimieren wir schon. Ja? Aber das reicht nicht aus. Okay. Ja. Aber das ist wunderbar, wenn er sagt, zu geben, was man nicht hat. Ich glaube, das ist ein Zitat von Augustinus. Ich bin nicht 100% sicher, aber das könnte von Augustinus sein. Wollte nur sagen. Vielleicht machen wir mit der Frage, was denkt man? Ich wollte auch den Zusammenhang noch einmal nachfragen zwischen Ethik der Frühanalyse, praktisch das Begehren nicht zu verraten und die Liebe als die Erfüllung des Gesetzes, also wie das gedacht ist. Christliche Liebe. Ja. Ja, was wollten Sie mehr? Also, inwiefern da der Zusammenhang besteht zwischen der Ethik der Psychoanalyse und der Liebe als Erfüllung des Gesetzes. Also das ist ein sehr spannendes Thema über die verschiedenen Möglichkeiten von Ethiken. Und ich bin mit Kierkegaard, er hat eine Lösung gefunden, eine Hierarchie von Ethiken. Er spricht von Ethik 1 und Ethik 2. Er ist ein scharfer Kritiker der philosophischen Ethik, weil er behauptet, eine ernst genommene Ethik, die kann nur eine religiöse Grundlage haben. Warum? Da sagt nicht Kierkegaard, aber sage ich, ich verstehe, was er meint, nämlich die Wurzeln der Ethik, die können nur im Unbewussten liegen. Und Religionen sind das, was eben aus dem Unbewussten immer kommt, sozusagen, und die Ethik ist nur dann etwas, was die Menschen ernst nehmen, wenn sie keine intellektuelle Konstruktion von Philosophen ist, sondern von innen herkommt. Und daher haben wir immer diese berühmte Metapher Herz gegen Hirn, sozusagen, ne? Aber das hat leider Gottes, diese Spaltung muss nicht sein. Ja? Der Thomas von Aquino ist großartig, weil er versucht, beides zu versöhnen. Im 13. Jahrhundert, er sagt, Fides et Ratio, Glaube und Vernunft, beides müssen zusammengehen, nicht gegeneinander. Leider Gottes ist es aber bis heute gängig, dass man alles auseinander gegeneinander ausspielt. Jedenfalls, ich glaube, dass... Das thematisiere ich in meinem Buch, das wollte ich aber nicht erläutern hier, weil das geht zu weit. Ich behaupte, dass es möglich ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Psychoanalyse durchaus sich mit einem richtig verstandenen Christentum vertragen kann. So. Aber dass die Psychoanalyse kann sich genauso gut mit einem richtig verstandenen Judentum vertragen. Das heißt, es gibt eine Art Geistigkeit in den großen Religionen. Die beste Form von Religiosität nehmen wir an, also Spiritualität oder Geistigkeit. Geistigkeit. Und nur auf dieser Ebene kann man, lohnt sich zu reflektieren. Darunter ist es nicht so interessant. Und auf dieser Ebene, die Psychoanalyse hat etwas anzubieten. Und ich kenne Schriften, das hat zitiere von belgischen Theologen, die auch Jesuiten, die auch Analytiker waren. Und die ist leider gestorben, hat wunderbare Essays geschrieben, wo er zeigt, wie das ineinander übergehen kann. Wobei es bleibt immer als Forderung, die Psychoanalyse hat nichts mit Religion zu tun. Sie bleibt aber, sie kann durchaus bis an die Schwelle bringen, jemanden. Die kann bis an die Schwelle bringen, dann er muss selber entscheiden. Und in meinem Buch habe ich einen Vergleich gefunden, Psychoanalyse als eine geistige Methode, sich selbst zu finden, sein Begehren zu finden. Und wenn man das sagt, automatisch stellt sich die Frage, das Verhältnis zum anderen, egal was der andere ist, und dann bringt einen so weit und lässt ihn dann allein mit sich sozusagen, gibt keine positive Antwort, was könnte noch weitergehen. Und deswegen sage ich, das ist ein negativer Weg der Geistigkeit, via negativa, wie man in der Lande sagt. Die positive Religion, die real vorhandene Religion, die hat immer den Anspruch, auch ein positives Angebot zu machen, sozusagen. Ne? Sagt dem Menschen, was er machen könnte oder sollte. Und das ist dann ein via positiva, das heißt ein positiver Weg. Das ist eine methodologische Unterscheidung für mich. Das heißt, man kann durchaus sagen, der eine Weg hindert den anderen nicht. Philosophische Ethik, das Modell, das Prototyp, das ist dann die kantische Ethik. Für uns Europäer ist die kantische Ethik, für die Antike war die stoische Ethik, diejenige, die in der spätantiken Zeit dominiert hat, die stoische Ethik, oder wie man sagt, Kant hat sehr viele Elemente von der stoischen Ethik übernommen. Das ist etwas, was genau weder die Psychoanalyse damit viel zu tun hat, noch das Christentum. Das ist Kant im Grunde genommen wollte eine Ethik für Leute, die nicht mehr glauben. Und er hat geschaut, dass wenn man den Leuten nicht irgendein ethisches Angebot macht oder ein kategorisches Imperativ, ja, wir werden dann eine Dschungelgesellschaft, was zum Teil wir auch sind. Er lebte in der Zeit, wo er gleichzeitig mit Adam Smith, und Adam Smith hat genau, ist nicht nur berühmt wegen seiner Ökonomie, Gründung da, sondern auch, weil er ein berühmtes Werk geschrieben hat, nämlich The Moral Sentiments, die moralischen Gefühle. Und er wollte um Gottes Willen keinen Sozialdarwinismus, wie es dann dominiert hat nach Adam Smith. Er wollte, dass die bürgerlichen Individuen, die Unternehmer, die Max Weber'schen Sinne, kapitalistische Unternehmer, um Gottes Willen, die sollten auch ethische Ansprüche haben, ethische Tugenden haben, denn wenn sie die nicht hätten, da hätten wir einen totalen Dschungel. Ja? Und jetzt leben wir leider eine Zeit, wo dieser Anspruch von Seiten des Kapitalisten oder der Unternehmer überhaupt, dass das weitgehend verschwunden ist. Ne? Das heißt, dann könnte man durchaus mit Kant eine Ethik anbieten an Leute. Meine These ist, dass es jetzt längst vorbei ist, nämlich heute sind wir an einem Punkt, wo entweder wird man total nihilistisch oder muss man wieder das Christentum neu entdecken, wenn man eine ethische Haltung haben will. Dazwischen ist alles kaputt gegangen. Nämlich die Ethik von Kant kann niemand mehr ernst nehmen. Das ist ein Konstrukt, ein philosophisches Konstrukt. Niemand mehr interessiert sich für Philosophie. Die Religion, die hat, wie gesagt, ihre Wurzeln im Unbewussten und deswegen die kann auf eine gute oder eine schlechte Weise, wie auch immer, die kann immer die Menschen interessieren, aber diese großen Erzählungen in der Philosophie oder in der politischen Philosophie, zum Beispiel der Marxismus, niemand mehr interessiert sich für den Marxismus. Ne? Und das ist eine große Gefahr für die Demokratie, weil ich wollte damit abschließen, der politische Denker Alexis de Tocqueville, das ist ein großer politischer Denker, der hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, der war ein echter Liberale, aber mit richtiger also philosophischer Kultur, der war in Amerika und hat dann eine Beschreibung der Veränderung gemacht und der war erstaunt, dass die Amerikaner eben noch an Gott glauben, im Gegensatz zu Europäern, die nicht mehr mit Gott rechnen. Und er meinte aber, es war verblüffend ein Argument, ein politisches Argument. Er hat gesagt, ja, wenn nicht alle gewisse ethische Prinzipien einhalten, ja, dann wird diese Gesellschaft zerfallen oder ein Dschungel werden. Hat auch recht. Die Amerikaner sind inzwischen soweit. Aber damals waren sie sehr, sehr, sehr fromm, sehr prüde bis zu einem Abstoßen der Art und Weise. Aber jedenfalls, die glaubten noch an etwas, ne? Es gibt heute die Leute, die leider glauben, sind fanatisch. Also wenn man Glauben sagt, muss man nicht Fanatik gleich assoziieren. Es gibt aber Leute, die glauben, ohne fanatisch zu sein. Also das ist meine Auffassung, dass die säkularen Angebote sind verbraucht. Die Religionen, die sind zwar in Krise, aber die haben noch Reserven. Und wie gesagt, die Reserven kommen aus dem Unbewussten und deswegen, die können mehr standhalten. Das ist meine Auffassung. Und übrigens, wenn sie verdrängt sind, die können wieder, wieder jetzt verdrängen. Das heißt, das ist das Thema von Moses, Freud in seinem Buch Moses und der Monotheismus, wo er sagt, nur eine Religion, die als Wiederkehr von alten Mythen oder mythologisierten Ereignissen kommt, nur die kann Wurzel fassen in einem Volk und ein Volk so formieren und so prägen wie das Judentum. Das Judentum existiert nur, weil es diesen einen Gott hatte. Selbst wenn die einige Juden nach Auschwitz fragten, wo ist Gott in Auschwitz? Es gab aber keine massenweise Abfallbewegung von diesem Gott. Das ist ein Wunder bei den Juden. Dass es trotz dieser Ereignisse sind an Gott mehr oder weniger treu geblieben. Das ist eine ungeheure Feststellung. Ne? Es gibt noch zwei Wortmeldungen, die ich heute noch machen würde. Lusin und dann der Herr, bitte noch. Das, was du jetzt sagst, passt eigentlich gut zu dem Thema. Ich habe nicht viel von Freud gelesen, aber er hat 1929 geschrieben, auch wenn irgendwann einmal erwiesen werden sollte, dass es keinen Gott gibt, soll man so tun, als gäbe es ihn, damit sozusagen diese Ethik quasi erhalten bleibt. Das schreibt er. Vorhin haben Sie die Frage gestellt, was würde Freud sagen, wenn er das alles gesehen hat? Er hat es gesehen. Er musste auf Wien 1938 und ist dann 1939 in London gestorben. Ja, aber er hat noch nicht das Holocaust, das war noch nicht so weit. Das fing erst 1942 an. Das hat er nicht mitgekriegt. Was ich noch sagen wollte ist, ich habe ein Video gesehen von einer Kreuz-und-Quer-Sendung, Gott auf dem Prüfstand, wo Neurologen, sehr interessant, wo aber Neurologen dann nachher sagen, dieses Gut und Böse, das ist eigentlich auf griechische Wurzeln. Man sollte sozusagen, dass die ganze westeuropäische Denken eigentlich geprägt hat, man sollte eigentlich interkulturell sprechen, zum Beispiel beim Buddhismus gibt es nichts, dieses Gut. Ja, aber es gibt auch einen Begriff des Bösen trotzdem. In anderer Form. Die gibt es in jeder Kultur, in jeder Religion gibt es einen Begriff des Bösen. Aber es ist nicht ein Begriff in unserem Sinne, nicht aber wie wir. Dieses strikte Teil, das ja. Ist ja, ja, aber das macht nichts. Die von den Neurologen, ich rate ihnen immer, sie sollen sich nicht mit geistigen Phänomenen beschäftigen, weil sie davon das nichts verstehen. Sie ja, ja. Jedenfalls. Ich halte es, ja, für dieses ist immer nur Komplexität und Dysfunktionalität, das ist alles für die. Jedenfalls der Punkt ist, dass ich halte es mit Max Weber, der ganz eindeutig, er selber war kein Gläubiger, aber trotzdem hat einen großen Respekt vor Menschen, die echt glauben und hat sie ernst genommen. Deswegen sein spannendes Buch ist nach wie vor die Religionssoziologie, ist eine Fundgruppe. Er hat also Sachen gesehen, in seiner Zeit vor 100 Jahren geschrieben, die heute noch alle gelten und so, auch empirisches Material, historisches und so. Und er macht eine ganz fundamentale wissenschaftliche Unterscheidung, die gilt heute für alle Sozialwissenschaften. Nämlich in der Sozialwissenschaften, es geht nicht um bloßes Erklären, sondern es geht auch um Verstehen. Und Verstehen setzt voraus die Sprache und die Sinnbildung. Und das gibt es im Bereich der Natur nicht. Ne? Und das ist absolut wichtig, denn das hat Folgen für die Methode, die man macht. Die Methode der Naturwissenschaften ist formell und experimentell. Dagegen bei den Menschen ist es sozusagen sprachlich situiert, hermeneutisch und geschichtlich. Das war jetzt natürlich auch kein neurologisches Zitat eigentlich. Ja, klar. Aber nee, das ist klar, natürlich, die Griechen sind nicht im Dualismus entdeckt haben, das ist erstmal iranische Herkunft, das ist die par excellence Dualismus Gut und Böse, und dann die Griechen haben in einer milderen Form das gehabt. Und dann haben die Christen das dann leider Gottes durch die Hintertür eingeführt. Ja, das muss man sagen, da gibt es noch viel zu sagen dazu. Aber jedenfalls, es ist für mich alles, was ich hier schreibe, ich gehe davon aus, dass ich immer diese methodologische Zweiteilung von Max Weber im Kopf habe, sozusagen. Das heißt, wenn man sich von Gefühlen und Menschen redet und so weiter, dann muss man immer von Werten reden, und die Wertbildung ist immer im Rahmen von Sinnfeldern, und das ist, Sinnfelder gibt nur, weil wir sprechen, und das verdankt man auch Lacan, dass er so stark die Sprache in den Mittelpunkt gestellt hat. Ne? Dann machen wir noch die letzte Frage, bitte. Also, jetzt können Sie sagen, das stimmt nicht, das weiß ich nicht. Ich hörte, und ich bin der Meinung, dass der Lacan versucht hat, seine ethische, sagen wir mal, Welt, ja, oder Gedankenwelt so zu formulieren, dass es diesen einen Gott oder diesen Gott nicht gibt. Wie kann ich frei von einem göttlichen Willen oder so? Nein, das hat er nicht. Nein, aber trotzdem, das interessiert mich nicht. Der Punkt ist der, Freud hat gesagt, ich bin atheistischer Jude, und Lacan hat gesagt, ich bin ein atheistischer Christ. Das sagt alles. Das heißt, er kommt immer durch diese Kultur, diese Begrifflichkeiten. Er ist Meister, er kennt sich alles, er kennt sich gut bewegen. Das ist nicht das Thema der Psychoanalyse, die kann weder ja noch nein sagen. Ja? Und das ist die einzige redliche Antwort, die ist übrigens von Kant. Kant war Agnostiker, heißt Agnostiker. Das heißt, er hat gesagt, man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch beweisen, dass es ihn nicht gibt. Damit hat sich es. Das ist die beste philosophische Antwort. Mehr kann man nicht sagen. Aber Kant selber schreibt in seinen Schriften, dass er an Gott glaubt, dass er eine echte protestantische, lutherische Christ gewesen ist. Kant, trotz allem. Ne? Er hat nur seine Ethik gemacht für diejenigen, die möglicherweise nicht mehr glauben oder so. Ne? So. Lacan überhaupt nicht. Er nimmt sehr ernst. Er beantwortet diese Frage nicht. Und es geht nicht darum, es ist keine im Sinne des 17. Jahrhunderts, dann haben sich die Leute in den Kopf zerbrochen, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott, mit abstrakten wissenschaftlichen Argumenten und so jetzt. Aber nach der Entdeckung der Hermeneutik, die Hermeneutik ist eine Methode, als alternative Methode, die kommt von der protestantischen Theologie, von Schleiermacher, und dann ist es allgemein, dann die ganzen Philologen, die Forschung, dann die Texte und Texte, die Wissenschaften, und das heißt es heute und so, Textexegese und so, das ist ganz andere Perspektive. Und in dieser Perspektive gibt es immer für Gott einen Platz, sozusagen. Ja? Zwar wenn man nicht sagt, was für ein Gott, es könnte auch, ja, zum Beispiel im Buddhismus gibt es überhaupt keinen Gott, nicht? Es ist auch eine Möglichkeit, dass nichts als eine leere Stelle, sozusagen. Ne? Aber auf jeden Fall, wenn man sich in diesem Raum des Menschlichen bewegt, dann gibt es immer Spuren von dem, was Gott möglicherweise ist, oder so. Ne? Okay. Und vielen Dank, dass Sie uns nicht nur den Vortrag, sondern auch Rede und Antwort gestanden sind. Mir bleibt jetzt noch eben zu verweisen auf zwei Dinge, und zwar einerseits, dass es schon nächste Woche mit dem nächsten Late Night Lacan weitergeht. Die Psychoanalytikerin Magda Sorge wird zum Rätsel der Sphinx hier in diesem Ort auch am Montag um 20 Uhr referieren. Und dass Sie so freundlich waren angeboten haben, einen Text oder den Text zur Verfügung zu stellen. Der wird dann also in Bälde auf der Homepage veröffentlicht werden, zusammen mit einem Audiomitschnitt von heute. Vielen Dank. Gerne. Danke.